Ja, ich begrüße euch alle hier zum Jahresbeginn Gottesdienst und freue mich, euch hier zu sehen. Hoffe, ihr seid alle gut rübergekommen ins neue Jahr. Und da, wo noch nicht geschehen ist, wünsche ich euch ein frohes und gesegnetes neues Jahr 2014. Ja, vielen Dank erstmal an das Aussuchen der Lieder. Wir merken schon, dass wir ganz stark in das Thema Gebet hineinsteigen, dass die Texte sind eigentlich ein eigener Gottesdienst und eine eigene Beziehung zum Vater, wenn wir sie wirklich bewusst singen. Die Jahreslosung heißt ja, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Dieter hat uns den Psalm so im Zusammenhang komplett gelesen. Und ja, ich finde es schon interessant und kann da so einige Sachen nachvollziehen. Asaf war ja der Chefmusiker sozusagen bei David und der hat auch schon die Bundeslade begleitet. Und der konnte einfach nicht verstehen, dass es den Gottlosen so gut geht. Und wenn ich mich persönlich betrachte, dann denke ich auch manchmal, Mensch, die haben alle Glück und das fällt denen so zu, das sieht alles so einfach aus. Und er stellt aber fest, dass der Reichtum, alles das, was einem da geschenkt ist, an der Stelle, wo der Tod eintritt, weg ist, einfach seinen Wert verliert. Und das wissen wir. Ja, das aktuellste Beispiel ist ja vielleicht auch Michael Schumacher. Ich sage nicht, dass Michael Schumacher gottlos ist. Also da mag ich mich vorhüten. Ich habe da auch ganz andere Sachen jetzt gehört. Aber daran sehen wir doch Menschen, die wir vielleicht beneiden, wo wir denken, die haben alles erreicht. Geld im Überfluss. Also er muss sich mit Sicherheit nicht mehr Gedanken machen, ob er genug zu essen hat oder so. Da ist es mit einmal vorbei. Da weiß er nicht, ob er das überlebt, ob er jemals aus dem Krankenhaus mit eigenen Füßen gehen kann, ob er sprechen kann. Das weiß man nicht. Und das ist kein Einzelfall. Das ist jetzt was, wo die Medien draufstehen, wo man viel Informationen bekommt, was man dramatisch findet. Aber in Deutschland gibt es pro Jahr 270.000 Unfälle, wo das Hirn so verletzt wird, wo man gar nicht drüber nachdenkt. Wir denken nicht darüber nach, wie schnell auch uns das treffen kann. Da kannst du mit dem Fahrrad stürzen und dann kannst du genauso da liegen. Ich sage auch nicht, dass Reichtum schlecht ist. Es gibt genug Beispiele in der Bibel, wo Gott die Menschen reich segnet und die wirklich reich waren. Denken wir an Abraham und da gibt es wirklich genug Beispiele. Also es ist nicht grundsätzlich arm gut und reich schlecht, sondern der Unterschied ist einfach, ist man mit Gott unterwegs oder ohne Gott. Und Asaf hat an der Stelle, wo er in das Heiligtum kam, wo er ja, in die Nähe Gottes kam, da hat er das erkannt. Worauf es wirklich ankommt. Sich Gott nahe zu halten. Ja, und ich frage mich, tun wir das? Halten wir uns Gott nahe? Oder vielleicht noch besser, wollen wir das? Denn was wir wirklich wollen, das tun wir meistens. Da setzen wir was dran. Und ich habe mich gefragt, wie kann ich in die Nähe Gottes kommen? Und das ist was, da wollen wir uns mit beschäftigen. Ja, wie wir in die Nähe Gottes kommen können. Und warum machen wir das? Weil uns die Nähe Gottes, die Begegnung mit Gott verändert. Und ich hoffe, das möchten wir, weil sie wird uns zum Guten verändern. Ich mag noch kurz beten. Vater, ich bitte dich jetzt einfach, ja, darum, unsere Herzen zu öffnen. Dass sie bereit sind, dein Wort einfach zu empfangen. Ich bitte dich um Konzentration, ja, für die, die zuhören, aber auch für mich, der hier ja, dein Medium sein möchte, der dein Wort einfach kundtun möchte. Schenk uns den Willen, ja, etwas zu behalten und es dann auch umzusetzen, damit wir erfahren dürfen, wie du an uns arbeitest, damit wir sehen, was sich bei uns verändert. Ich danke dir, dass du jetzt mitten unter uns bist und dass du dein Wort in unser Herz pflanzen möchtest. Amen. Ja, worum geht es heute? Der Daniel kann mal das Bild einblenden. So etwas Ähnliches habt ihr schon mal gesehen. Das ist unser neuer Leitvers für 2014. Die Julia hat den gestaltet und hat auch schon die Aluplatte bestellt. Die sieht dann so aus wie die, die da hinten hängt. Und dann tauschen wir die aus und dann kommt die an einen anderen schönen Platz, damit sie uns auch immer ja, noch vor Augen ist. Weil das wird uns alles weiter begleiten. Es geht um das Leitbild und wir haben einen neuen Vers. Steht auch im Johannesevangelium und da heißt es, und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Und ich möchte ja kurz auf den ersten Gottesdienst zurückkommen, vor 2 Wochen, einen kleinen Rückblick geben. Und an der Stelle ja, möchte ich einfach mal fragen, hat sich jemand den Gottesdienst noch mal angehört? Es hätte mich auch gewundert, weil keiner nach einer CD gefragt hat. Und ich mag einfach noch mal darauf hinweisen, wenn wir das wirklich wollen, in so ein Thema hineinkommen, dann müssen wir uns damit beschäftigen. Du wirst, auch ich, und ich sage das absolut ohne Vorwurf, also ich möchte, dass sich keiner angegriffen fühlt oder so, ne, auf den Schlips getreten oder so. Ich sage das ohne Vorwurf. Wenn du hier sitzt und eine Predigt hörst, die 30 oder 45 Minuten geht, dann wirst du vielleicht, wenn du Glück hast, 10% mitnehmen. Vielleicht ist es auch nur ein Satz und das ist gut. Aber wenn du den einen Satz mitnimmst und es passiert nichts und alles geht so weiter wie vorher, dann hat sich's eigentlich nicht gelohnt, weil es dich nicht verändert hat. Und wir haben diese tollen Möglichkeiten heutzutage. Also kannst du eine CD kaufen, wenn die bunt bedruckt ist, also dass sie richtig gut aussieht, dann kostet die 2 Euro. Der Hans-Jürgen macht die noch ein bisschen günstiger auf einem ganz normalen Rohling und du kannst die auch so kostenlos von mir aus im Netz runterladen. Da habe ich es auch hochgeladen, aber wir müssen uns einfach damit befassen. Und ich kann euch empfehlen und ich wünsche mir, dass wir uns mit diesem Thema, mit Gebet, mit zum Beispiel diesem Vers, mit ganz vielen Dingen in der Bibel, einfach auch in den kleinen Gruppen, also in den Hauskreisen und auch Bibelforscher, dass wir da in den Themen einfach einsteigen und das dort bewegen. Weil dort, auch im persönlichen Bibelstudium, auch für dich alleine zu Hause, da wirst du lernen, mit deinem Herrn zusammen. Hier in der Predigt wirst du Anstöße bekommen, hier wirst du ja einen Hinweis kriegen. Und nochmal, also wenn ihr euch damit befasst und ihr entdeckt irgendwas, wo ihr denkt, ey, das ist nicht korrekt, was der da vorne erzählt, dann sagt es mir. Das ist gut, wenn wir uns damit befassen. Weil ich kann ja auch nur das weitergeben, wo ich meine, das erkannt zu haben. Was haben wir vor 2 Wochen betrachtet? Wir haben gesehen, dass Gott nahezu sofort Gebet erhört. Zumindest in dem Fall, den wir dort betrachtet haben. Und das ist mit Sicherheit nicht immer so der Fall. Da gibt es mit Sicherheit Sachen, wo wir persönlich noch lernen müssen, wo vielleicht der falsche Zeitpunkt da ist oder wo es vielleicht auch nicht gut für dich wäre, das, was du da gerade betest, dass das erhört wird. Oder es steht vielleicht auch nicht im Willen Gottes. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, warum Gebet jetzt nicht erhört wird. Aber bei Daniel haben wir gesehen, dass er ja, diese Vision, die er bekommen hat, einfach wissen wollte, dass er was dran gesetzt hat, dass er sogar in ein Fasten gegangen ist, weil er es unbedingt wissen wollte. Und dass es 21 Tage gedauert hat, bis der Engelbote zu ihm durchkam. Aber wir haben auch gesehen, dass Gott im Grunde den Engelboten am ersten Tag sofort losgeschickt hat, also das Gebet sofort erhört hat. Wir haben ja kurz betrachtet, dass im Augenblick eigentlich noch der Widersacher der Herrscher dieser Welt ist und dem augenscheinlich auch mitunter ein Recht hat, dem entgegenzustehen. Das kann mit unserem Glauben zusammenhängen, das kann damit zusammenhängen, ob wir nicht dran geblieben sind. Aber es ist wohl so, so haben wir es der Bibel entnommen, dass auch über diesen Territorien, also über diesen Gebieten, Engelfürsten ja, der Finsternis im Grunde mitherrschen. Und dass es einen geistigen Kampf gibt. Das hat uns Paulus ja auch gesagt, wir kämpfen hier nicht gegen Fleisch und Blut. Und ja, ich glaube, dass wir in diesem Kampf ab und zu schwächeln, weil wir vielleicht nicht trainiert sind, weil wir zu schnell aufgeben, vielleicht weil wir nicht bewusst sind, wer wir sind, welchen Stand wir haben oder weil wir keine Helfer haben. Ich denke hier an die Geschichte von Mose, als die Israeliten gegen die Amalekiter gekämpft haben und ja, er hatte da zwei Helfer bei, die ihm die Arme hochgehalten haben, weil er es alleine gar nicht geschafft hat. Es kann aber auch sein, dass wir einfach zu faul sind. Und ich ertappe mich da doch selber, dass wir was Besseres zu tun haben. Ich möchte heute eigentlich diesen Vers oder dieses Bild vorstellen, aber ich habe mich so ein bisschen geärgert bei der Vorbereitung, weil ich gedacht habe, wir kommen gar nicht so richtig tief da rein. Wir müssen da noch ein bisschen ausholen und das ein bisschen vorbereiten. Und ich möchte einfach dieses Kapitel, Johannes 14, auch mal im Kontext betrachten. Dort, wo das auch steht. Und es ist schon eine markante Botschaft, die Jesus hier seinen Jüngern mitgibt und uns mitgibt. Und es kann dein Leben verändern. Im Vers 1 heißt es, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Erschrecke heißt Terrasso und heißt auch verwirrt sein oder beunruhigen. Also es ist durchaus möglich, dass bei dieser Botschaft die Jünger unruhig geworden sind. Euer Herz erschrecke nicht. Eine Aufforderung an die Jünger zu glauben, und zu vertrauen ihm, Gott, dem Vater und Jesus, dem Sohn. Und dann spricht Jesus von Städte bereiten und er bereitet viele Wohnungen vor. Im Grunde das, was jetzt ansteht. Ich lese uns mal die Verse 5 bis 9. Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm, also zu den Jüngern und zu Thomas, weil der hat im Grunde nur Bahnhof verstanden, als Jesus von diesen Wohnungen gesprochen hat und ihr wisst den Weg, wo es hingeht. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Wir müssen mal überlegen, dass an der Stelle die Jünger schon über 3 Jahre mit Jesus umhergezogen sind. Die haben im Grunde alles, was wir so nachlesen können, schon erlebt. Aus erster Hand. Und dennoch, ja, sind sie unverständlich. haben noch nicht begriffen, dass man, wenn man Jesus ansieht, im Grunde den Vater sieht. Dass der Vater selber in Form von Jesus hier auf die Erde gekommen ist, für uns, für unsere Schuld bezahlt hat. Das ist halt der Vorteil, den wir heute haben, weil wir das Wort in der Bibel haben und das sozusagen im Kontext lesen können. Komplett. Das hatten die damals nicht. Die hatten das mehr oder weniger das Alte Testament. Jesus spricht zu ihm, also zu Philippus: So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich immer noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Jesus erklärt ihm im Grunde, dass der Vater in ihm wohnt und durch ihn wirkt. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst, und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. An der Stelle wollte ich euch eigentlich drei Becher mitbringen, das habe ich vergessen. Weil da kann man in so einem Bild eigentlich sehen, dass der Vater im Sohn ist. Und wenn wir, Jesus sagt ja auch, dass wir in Jesus sind und der Vater in uns, dann kann man so drei Becher ineinander stellen. Dann hat man auch eins. Das ist eigentlich ein ganz schönes Bild. Nur, du kannst die Becher nicht ineinander stellen, wenn da Müll drin ist. Und an der Stelle, ja, ist es an uns auch, inwieweit wir Jesus, inwieweit wir den Vater in unser Leben hineinlassen. Und stellen wir uns das nicht vor, wie, ja, ich muss jetzt mit dem Heiligenschein rumlaufen oder ins Kloster gehen oder was weiß ich was machen. Jesus möchte einfach in deinem Leben, dort wo du stehst, dabei sein. Ja, eine ständige Verbindung mit dir haben und möchte durch dich in diese Welt hineinwirken. So wie Jesus das getan hat, was er den Vater hat tun sehen. Und der Vater hat im Grunde durch Jesus die Werke hier gemacht. Und ich glaube, dass es genauso ist mit Jesus und uns und mir. Dass er heute in der Form vom Heiligen Geist wohnt, ja, der Vater und der Sohn in uns. Ich denke, das glauben wir alle. In diese Welt hineinwirken möchte. Hier auf der Tafel von 2013 steht ja auch: Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ja, und was heißt das denn jetzt genau, in ihm bleiben? Oder Jesus in uns? Das heißt im Grunde, Gottes Nähe zu erleben. So wie in der Jahreslosung. Wenn ich mich in Gottes Nähe aufhalte, das ist mein Glück. Das heißt Gemeinschaft haben mit ihm im Gebet. Und auch das muss nicht immer mit gefalteten Händen sein. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr genau sicher, wo das herkommt, die gefalteten Hände. Da habe ich jetzt nicht mehr nachgeguckt. Aber das, der eine betet mit geöffneten Händen, um was zu empfangen. Letztlich kannst du auch ganz normal beim Autofahren beten oder in was weiß ich was für Lagen. Das ist eine Kommunikation, wenn der Vater und der Sohn in dir wohnt. Dann brauchst du kein Telefon. Und Gebet hat eine Macht, die ja unglaublich ist. Du kannst hier für etwas beten, was 8000 Kilometer entfernt ist. Du kannst Gemeinschaft mit ihm haben im Bibel lesen, im Gottes Wort lesen oder hier im Gottesdienst, indem du der Predigt lauschst. Du kannst Predigen auf MP3 oder auf CDs hören. Du kannst gute Literatur lesen. Es gibt viele Menschen, die sich damit beschäftigt haben und die das für andere dann auch aufgeschrieben haben, was gut ist. Wichtig ist, dass du das auch beim Beten so machst, wie du bist. Sei da ehrlich. Versuch kein aufgesetztes Gebet zu beten, nur weil es sich gut anhört. Und wenn es dir nicht gut geht, sag's. Und wenn du keine Lust hast, dann sag's. Ich glaube, Albert Frey, habe ich neulich ein Lied gesehen bei YouTube, ne? Keine Lust zu beten. Das kann durchaus passieren, aber das einfach zu sagen, das kann ein Anfang sein und es kann sein, dass sich das in dir währenddessen verändert. Er singt übrigens, glaube ich, ich habe keine Lust zu beten, lass uns einfach reden. Sich Zeit zu nehmen dafür, ganz bewusst Zeit zu nehmen. Ich weiß, viele von euch machen mit Sicherheit stille Zeit und lesen im Wort. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Einfach mal stille sein, sich besinnen, über ein Wort zu meditieren. Und das muss jeder individuell seine Zeiten finden. Für den einen ist das morgens, für den anderen abends. Ich denke, dass das wichtig ist, dass man das, was man verstanden hat, lebt. Ich denke da jetzt zum Beispiel an dieses Sabbatprinzip. 6 Tage arbeiten, 1 Tag ruhen. Ganz wichtig. Wichtig ist, das zu verstehen, weil da Segen drauf liegt. Und wichtig ist, das zu leben. Wir kennen genug Krankheiten heute in der heutigen Zeit. Burnout nennt man das ganz modern. Es gab auch Tests, die das ausprobiert haben, den Wochenrhythmus zu ändern, zu verlängern sozusagen. Da werden die Leute krank. Es sind göttliche Prinzipien. Wenn wir uns danach richten, das, was in der Bibel steht, dann wird es uns gut gehen, weil es optimal ist. Gastfreundlich zu sein. Wir werden dazu aufgefordert. Wenn du das machst, wenn du dich da reingibst, wenn du etwas abgibst, dann wirst du auch wieder neu beschenkt. Das ist im Grunde das, was du säst, wirst du ernten. Säst du Gutes, wird Gutes zu dir zurückkommen. Geh mal durch die Stadt und lächel mal die Kinder an. Oder du kannst auch Leute anlächeln. Dann kriegst du auch ein Lächeln zurück. Aber Leute, die anfangen zu streiten, da geht es immer hoch her. Weil das schaukelt sich richtig auf. Ich möchte dich einfach ermutigen, diese Lebenshaltung, die Jesus uns hier zeigt, die wir nachlesen können, anzunehmen und umzusetzen. Das, was wir verstehen, umsetzen und damit dann auch Erfahrungen zu machen. Im weiteren Verlauf von Johannes 14 sagt Jesus, dass wir das genau erkennen werden, dass er in uns ist. Wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben, dann sind wir sicher. Er spricht davon, an jedem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Und das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Ich denke, wir sollten immer mehr verstehen, dass derselbe Geist, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, in uns lebt. Und so wie der Vater im Sohn seine Werke getan hat, möchte Jesus in uns seine Werke tun. Und das auch in der heutigen Zeit. Und deswegen schauen wir uns am besten an, was Jesus gemacht hat. Deswegen sollen wir uns damit beschäftigen, davon lernen. Er spricht davon, lernet von mir. Das ist der Grund, sich mit dem Wort zu beschäftigen und darin zu forschen. Im Grunde sind die Werke fertig. Die hat Gott der Vater schon vorher bereitet. Im Grunde stelle ich mir das vor, wie ja, ein Riesenregal von Werken, die er für mich schon fertig gemacht hat und die ich erbeten kann. Wenn ich soweit bin an der Stelle, dann wird er durch mich hier in der auf der Erde schon wirken. Dann wird sein Reich schon hier in dieser Zeit, in diese Welt hineinkommen. Sein Wille. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Was? Alles. Alles, was wir in seinem Namen bitten, wird Jesus tun. Onoma heißt alles, was der Name so beinhaltet. Das heißt, die Autorität, der Rang, die Würde, der Charakter, der Ruf oder der Ruhm. Das ist schon eine ganze Menge. Und ja, in seiner Autorität, in seinem Rang, ich mach mal einfach draus, in seinem Willen, in den Willen Jesu, alles, was wir in dem Willen Jesu beten, wird er machen. Alles, was im Willen Gottes steht, wird er machen. Und dafür, finde ich, ist es wichtig zu erkennen, ja, dass es Situationen gibt, wo Gebete auch aufgehalten werden. Gott spricht von einer kurzen Zeit, aber die kann manchmal relativ sein. Bei Daniel waren es 21 Tage, wo er im Grunde nichts davon gehört hat, obwohl das Gebet erhört war. Und das ist keine Fixzahl. Das kann nach 2 Tagen sein, nach 2 Stunden oder vielleicht nach 2 Jahren. Diese Mentalität, diese Lebenseinstellung, einfach dran zu bleiben, die haben wir heute nicht mehr. Wenn wir was bei Amazon bestellen und das dauert 3 Wochen, ne, Ina, dann ist das lang. Wir können das gar nicht verstehen, weil normal bestelle ich was und das ist morgen oder übermorgen da. Es gibt so eine Vereinigung, die nennen sich irgendwie mit die Wüstenväter, und die haben sich dann mal entschlossen, 40 Jahre für Israel zu beten. Sind so Zeiträume, da denke ich, 40 Jahre. Die haben vielleicht eine andere Einstellung dazu. Ich glaube, dass wir den Willen Jesu an der Stelle ausbeten sollen, dass wir den Willen des Vaters ausbeten sollen, damit er in dieser Welt einfach auch durchkommt. Dass wir da mit dran beteiligt sind. Jesus selber hat ja gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus selber tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Ich wünsche mir, dass in uns einfach dieses Verlangen wächst, dass wir erkennen möchten, was Jesus an der Stelle, wo du jetzt stehst, sei es auf der Arbeit, zu Hause, in der Familie, oder sonst wo, was er dort tun würde, wenn er jemanden sieht und du erkennst, der ist traurig. Ich bin davon überzeugt, er würde hingehen und nachfragen und auch helfen. Machen wir das? Mache ich das? Oder gibt es dann genug andere Gründe, wo ich genau weiß, ach, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss jetzt das und das machen? Die Bibel spricht davon, dass wir Nachfolger Jesus sein sollen. Korrekt übersetzt heißt das eigentlich Nachahmer, oder in einer anderen Übersetzung steht es auch Nachahmer. Und ein Nachahmer ist eigentlich einer, der versucht, genau das zu machen, was sein Vorbild tut. Und ich denke, das ist unsere Aufgabe. wenn wir so werden sollen wie Jesus, dann müssen wir anfangen, das zunächst mal nachzuahmen. Und das geht nicht von jetzt auf gleich. Aber wir haben ja sogar einen direkten Zugang zum Vater. Denn Jesus selber sagt, an jenem Tag werdet ihr mal in meinen Namen bitten. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will. Also nicht als Vermittler, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Wenn wir Jesus lieb haben, dann hat der Vater uns auch lieb. Das ist zwingend, das haben wir hier schriftlich. Und er wird selber unsere Dinge ausführen, auf uns reagieren, mit uns reden. Wir haben einen direkten Zugang dazu. Das heißt, sein Wille ist auch das, was wir ausbeten dürfen. Und das ist auch das, was wir in unserem Vater unser mitbeten. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so hier auf der Erde. Und daran sind wir beteiligt. Ich glaube, dass es eine Aufgabe von uns ist, das im Gebet vor ihn zu bringen und dass er das gerne erfüllt. Dass er gerne uns da entgegenkommt. Und wir hatten vor 2 Wochen ja auch kurz darüber gesprochen. Das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube nicht, dass Gott alles automatisch so macht, wie er möchte. Weil er hat die Gesetzmäßigkeiten alle aufgestellt und er richtet sich danach. Und er richtet sich auch nach unserem Glauben. Wenn Gott alles so machen würde, wie er das wollte, dann gäbe es hier kein Leid. Dann wäre alles gut. Das macht er in der zukünftigen Welt. Ist alles das, was nicht in seinem Willen steht, wird nicht da sein. Dort wird keine Krankheit sein. Kein Leid. Das können wir nachlesen. Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, da in einen Lebensstil des Gebetes zu finden. Und ich hoffe, dass wir als Gemeinde einfach gemeinsam da auf dem Weg sind, weil wir uns brauchen. Das ist anstrengend. Also es geht nicht von alleine. Wer Sport treibt, oder stellt euch mal jemanden vor, der sich richtig gut im Sport auskennt, der sagt, okay, wenn ich jetzt Sport treibe, das ist gesund, das stillt den Körper und der weiß genau, wie man das macht, dass man einen Trainingsplan aufstellt, dass man mehrfach trainiert, welche Ausrüstung man dafür braucht und der kennt sich da wirklich gut aus. Aber der fängt nicht an. Das nutzt nichts. Dann ist derjenige besser dran, der einfach losmacht, der sagt, 2 oder 3 Mal die Woche laufe ich einfach. Und dann beim Laufen feststellt, okay, vernünftiges Schuhwerk wäre auch ganz toll oder sich vielleicht erstmal vorausgehabt und dann später merkt, dass man das auch ein bisschen kontrolliert angehen soll, der wird viel eher Fortschritte machen, auch wenn er Fehler macht. Ich wünsche mir für uns, dass wir nicht in der Theorie stecken bleiben, dass wir alles ergründen wollen bis ins Letzte. Dass wir alles bis ins Letzte verstehen müssen, bevor wir anfangen. Ich wünsche mir, dass wir anfangen. Dass wir Erfahrung machen. Auch wenn wir Fehler machen. Auch wenn wir hinfallen. Bei den Sprüchen heißt es, glaube ich, der Gerechte fällt 7-mal. Und 7-mal steht ja nicht für 7-mal, sondern für immer wieder. Und steht immer wieder auf. Ich denke, das ist unser Los. Und das Hinfallen, das ist nicht schlimm. Wenn Kinder laufen lernen, dann ist das egal. Dann ermutigst du sie, aufzustehen und weiterzumachen. Wenn die Angst hätten und so, oh, bloß nicht laufen, du könntest ja hinfallen, dann würden die es nie lernen. Jedenfalls nicht so schnell wie die, die losgehen. Ich wünsche mir, dass wir in einen solchen Lebensstil kommen. Und das ist überhaupt nicht einfach. Und die Jünger machen mir immer wieder Mut, weil sie es mitunter auch nicht richtig verstanden haben. Gehen wir noch kurz nach Matthäus 17. Das ist die Geschichte, wo ein Mensch kam und für seinen Sohn gebeten hat, der immer wieder von einem bösen Geist besessen war, hat ihn ins Feuer gerissen und ins Wasser geschmissen. Und er brachte ihn zu den Jüngern und sie konnten ihn nicht heilen. Obwohl die Jünger ja vorher schon von Jesus rausgeschickt wurden und Heilungen durchgeführt haben. Und Jesus sprach zu den Jüngern, O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, also ich finde es sehr hart, ne? Wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir her. Und dann hat Jesus ihn geheilt. Ist das nicht hart? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir her. Ich lese daraus, Jesus hat erwartet, dass sie das gut hätten machen können. Also es muss im Bereich des Möglichen gewesen sein, sonst würde Jesus nicht so reagieren. Jesus würde nie sagen, hör mal, bist du eigentlich blöd? Kannst das nicht oder so, wenn du keine Chance hast, das zu machen? Niemals. Und Jesus befahl dem Dämon und er fuhr von ihm aus und der Knabe war gesund von jeder Stunde an. Sagen wir wieder, war ja Jesus. Die Jünger sind dann natürlich zu ihm hingegangen danach und haben gefragt, wieso konnten wir den nicht austreiben? Und Jesus sagt zu ihnen, um eures Unglaubens willen. Andere Übersetzung sagt, um eures Kleinglaubens willen. Es hat auch konkret was mit unserem Glauben zu tun. Und unser Glaube wächst nur, wenn wir Erfahrungen machen. Das Kind läuft nur oder kann nur gut laufen, wenn es Erfahrungen macht, wenn es lernt. Deswegen sage ich, wir müssen losmachen. Auch wenn wir Fehler machen. Ganz zum Schluss sagt Jesus hier noch, aber diese Art fährt nicht aus außer Gebet. Und eine Übersetzung macht auch und Fasten. Und Jesus hat nicht mal gebetet, also er hat sich jetzt nicht dahin gekniet und hat den Vater gebeten, dass der Geist aus dem Sohn ausfährt, sondern er hat dem Dämon einfach befohlen, weil Jesus in diesem Lebensstil gelebt hat. Er hat eine ständige Verbindung zum Vater gehabt. Er hat im Grunde in einem ständigen Fasten, also er hat auf Dinge verzichtet in seinem Leben und hat sich Gott zugewandt, dem Vater zugewandt. Da hat er drin gelebt. Das war eine Lebenseinstellung, ein Lebensstil. Und deswegen war das für ihn auch überhaupt kein Problem. Er hat das gemacht. Und es hat funktioniert. Wir werden nicht gleich immer sofort Dämonen austreiben, aber es sind die kleinen Dinge, die wir ausprobieren sollten, wo wir Erfahrungen mit machen sollten. Ein Kind, das schickst du auch nicht gleich auf einen 25-Kilometer-Marsch, sondern du freust dich, wenn es einmal durchs Wohnzimmer gelaufen ist. Ich wünsche mir, dass wir in einen solchen Lebensstil hineinkommen. Aber das ist eine Entscheidung, die kannst nur ganz alleine du treffen, für dich. Kein Mensch kann den Glauben für dich leben. Kein Pastor, gar nichts. Das machst ganz alleine du. Und ich möchte in so ein kindliches Vertrauen hineinkommen, so wie auf dem Bild. Deswegen finde ich das Bild so passend. Nicht über alles bis ins Letzte diskutieren, uns ergründen wollen, sondern einfach mit dem Vater reden. Das Herz ausschütten. Alle Befindlichkeiten ihm zu geben. Ja, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Er ist immer für uns da. Welch reicher Schatz. Ihm zu erzählen, was ich vorhabe, dann aber auch zu hören, was er dazu sagt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht habt ihr da alle überhaupt kein Problem mit. Mir fällt das manchmal schwer. Und ich möchte das lernen. Weil ich glaube, dass so viel Segen darauf liegt. Und dass es auch wichtig ist für uns als Gemeinde. Wir können uns viele Programme überlegen, auch hier, was wir in Schneverding machen wollen. Wenn das nicht im Willen des Vaters steht, dann ist das unsere Mühe und unsere Arbeit. Und dann werden wir irgendwann scheitern. Auch wenn es vielleicht augenscheinlich Erfolge gibt. Dann bist du irgendwann ausgebrannt, weil du in eigener Kraft läufst. Aber wir sollten die Kraft unseres Herrn nutzen in uns. Das ist die Liebe unseres Vaters, ist der Motor. Und die Liebe zu Jesus in uns ist der Motor. Jeder, der mal frisch verliebt war, weiß ganz genau, was die Liebe bewirken kann. Und dann gibt es keine Entfernung mehr, die da stören. Dann gibt es keine Kosten mehr, die da stören. Das wird einfach gemacht. Auch wenn es eigentlich, wenn man so mit dem klaren Verstand nachdenkt, überhaupt keinen Sinn macht. Es gibt kein Buch in 7 Schritten zum Erfolg, zum tiefen Gebet oder zur Gebetserhörung oder wie auch immer. Gibt es nicht. Das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess, der zwischen dir und Jesus und dem Vater passiert. Das ist was, wo du dein in den Erfahrungen, ich glaube, das ist so das Öl, was wir sammeln sollen. Ihr kennt alle das Beispiel von den Jungfrauen, den Törichten und den Klugen. Ich glaube, dass die Erfahrung, die wir haben, das Öl ist. Und dass wir das sammeln sollen. Und in schlechten Zeiten können wir uns daran erinnern. Und dann haben wir ein tiefes Vertrauen, dass Gott da ist und dass er bei uns ist und dass er uns hilft. Ich wünsche mir, dass wir dranbleiben können, dass wir diese, das ist ein blödes Wort, ne? Diese Disziplin gegen uns selber einfach an den Tag legen können. Diese Selbstbeherrschung. Und wie schwer fällt uns das manchmal? Wir haben ja schon Probleme manchmal, also der eine oder andere damit, an irgendwelchen Süßigkeiten vorbeizugehen oder das Rauchen dran zu geben. Es ist deine Entscheidung, ganz persönlich. Ich möchte euch einfach ermutigen, dieses Thema Gebet euch vorzunehmen für dieses Jahr. Ja, Predigten, das nicht nur die oder die anderen Predigten, alles was mit Gebet zu tun hat, einfach zu thematisieren, sich anzuhören, das nachzuarbeiten, das Thema in den Hauskreisen aufzunehmen, sich damit zu beschäftigen und dass wir uns darüber austauschen. Ich hatte schon erwähnt, dass wir Anfang März einfach ein Wochenende dafür gestalten möchten und ich lade euch ein, Erfahrungen zu machen und dann euch das Wochenende freizuhalten, dass wir ja, uns erzählen können, was wir für Erfahrungen haben, weil das eine ganz wichtige Sache ist. Auch zu hören, was hat der andere für Erfahrungen gemacht im Gebet, um vielleicht selber auf die Idee zu kommen, oh ja, da könnte ich auch mal für beten. Es gibt sicher Sachen, da habe ich für gebetet, da habt ihr im Leben noch nicht für gebetet. Und genauso werde ich sagen, ja, das ist doch wahr. Ne? Das will ich immer selber machen, dafür kann man beten. Und wenn ich es dann ausprobiere, und das ist der entscheidende Punkt, und ich mache die Erfahrung, dann bin ich mir sicher, dass es funktioniert. Und dann mache ich weiter. Und dann wage ich größere Schritte. Sicherlich kann ich um einen Ferrari beten, weil er schön rot ist und ganz schnell. Die Frage ist, ist es wirklich im Willen Gottes, dass mir irgendeiner vorbeikommt, weil das Geld habe ich nicht dafür, mir ein Ferrari schenkt? Also ich glaube, da reicht mein Glaube nicht. Also das bezweifle ich schon von alleine und das wird so nicht passieren. Aber ich glaube, dass uns Gott auf der einen oder anderen Seite absolut überraschen wird, überwältigen wird. Und wenn wir überwältigt sind und können das weitergeben, dann wird das andere beeindrucken, weil das authentisch ist, weil du genau von dem erzählst, was du erlebst. Ich möchte euch ermutigen, konkret zu beten, nicht so komplett. Ich hatte eine Predigt gehört von einem Pastor aus Karlsruhe, der hat gesagt, er macht das so ein bisschen lustig meistens, wenn es um konkret Beten geht, wenn man Gott bittet, Herr, erlöse oder errette mich aus meinen Nöten. Dann sagt er, dann steht Gott oben im Himmel und sagt, hey, aus welchen Nöten? Du hast so viele Nöte, dass du kennst deine Nöte alle gar nicht. Ja? Gott weiß alles über dich. Der kennt Nöte, da hast du noch nie drüber nachgedacht. Und ich glaube, deswegen sollen wir es ganz konkret machen. Konkret um Sachen beten. Wenn du sagst, mein Konto ist im Minus und ich brauche noch 1.624 Euro und du stellst dich irgendwo hin und betest mit jemandem und betest um die 1.426 Euro und 23 Cent. Was machst denn du? Du bekennst, dass du das brauchst, du bekennst, dass du das nicht hast und dass du Gott zutraust, dir zu helfen. Du bekennst das Gott selber, dem Vater, aber auch den Menschen, die das mitbekommen. Und dann kommt vielleicht die Lösung oder der Weg, so wie du es niemals gedacht hast. Weil Gottes Wege sind meistens anders, wie wir uns das denken. Aber bete konkret. Sammle Erfahrung. Amen.